Morgen. Na, war das ein Champions League-Abend? Meine Fresse, unfassbar. Unglaublich, was da die Bayern und Juve abgeliefert haben. Wirklich unfassbar, Drama pur. Ja, herzlich willkommen zu Guten Morgen 4:12 oder andersrum. Man weiß es nicht, denn dieses Format hat keinen Namen. Es ist namenlos. Es zeichnet sich durch großartige Anonymität aus. Und das ist auch gut so. Muss ich mal einen obligatorischen Guten Morgen-Tee trinken. Ah, diesmal sogar heiß. Das ist der große Unterschied. Heiß! War uns auch, als wir gestern eine Live-Sendung gemacht haben. Also das heißt live. Also mit dem Livestream, das haben wir ja nicht mehr so in petto. Live gucken, aufzeichnen und dann als Dose verwursten. Aber war schön, muss ich wirklich sagen. Verlängerung, alles gestern schön aufgenommen. 4:12.de oder nonpg.de könnt ihr ansurfen und euch da nochmal alles schön anhören. Wenn ihr das nicht schon getan habt, nicht wahr? Ja, dann komme ich mal zum Spiel, zum gestrigen. Ich habe mir überlegt, ob ich mal die ganzen die Noten hier durchgehe, die Sport 1 irgendwie dargeboten hat und gucke mal, ob ich damit d'accord gehe, denn es war wirklich Tag und Nacht gestern bei den Bayern anzusehen, wobei bei den Turinern viel Tag zu sehen war, muss ich wirklich sagen. Also die haben das wirklich brillant stellenweise gemacht. Defensiv haben sie das absolut klasse gemacht. Eben bis was war das, 80., 81., 82., bis dann Costa in den Fünfer geflankt hat und Levi das Ding reingenickt hat. Also wirklich ein unfassbares Spiel. Begonnen mit den schwachen Aktionen von David Alaba und auch Joshua Kimmich sah nicht immer wirklich sattelfest da hinten aus. Aber was mit Alaba gestern Abend los war, da muss man wirklich sagen, so wird das nix mit einem Wechsel nach City, nach Manchester City. Jetzt gucke ich mal hier auf die beiläufigen Geräusche, die es zu diesem Spiel gab. Und zwar habt ihr mit Sicherheit im Vorfeld mitbekommen, dass Uli Hoeneß gesagt hat, dass der Trainer wie auch der Verein das Triple natürlich gewinnen will. Wobei der allgemeine Tenor momentan ist, dass man die magische Vier, wie es Matthias Sammer immer sagt, er macht auch immer mit den Fingern, die magische Vier ist das große Ziel des Vereins oder des Vereins in dieser Saison, muss man sagen. Damit ist natürlich die vierte Meisterschaft in Folge gemeint. Es gab noch nie eine Mannschaft, die vier Titel in Folge geholt hat und das scheint wohl laut Sammer das große Ziel zu sein. Und da gab es wirklich schon eine Attacke, möchte man fast schon sagen, von Sammer im Vorfeld der Partie. Und zwar hat er gesagt, ja, es ist ihm relativ egal, was Uli Hoeneß sagt, beziehungsweise er stört ihn überhaupt nicht, was Uli Hoeneß sagt. Er kann das gerne sagen, das hat er bei dieser Laudatio gesagt, als Jupp Heynckes in die Hall of Fame von Gladbach eingeschrieben wurde und er den Hall of Fame Ring bekommen hat. Das war anders. War das irgendwie, als er ins Buch der Stadt eingetragen wurde? Man weiß es nicht genau, was das für eine Zelebration war. Nichtsdestotrotz hat Sammer gesagt, Junge, das geht so nicht. Du bist gut drauf, du bist wieder frei, du bist ein freier Vogel in unserer Gesellschaft. Aber sprich bitte im Tenor unseres Vereins. Dasselbe hat auch nochmal Karl-Heinz Rummenigge gesagt, der gesagt hat, dass der Verein letzte Woche 116 Jahre alt geworden ist und es so selten sei, wie die blaue Mauritius zu finden, das Triple zu gewinnen. Also das sieht wohl so wirklich danach aus, als wenn der Tenor des Vereins im Großen wäre, den vierten Titel in Folge vornehmlich als Ziel auszugeben und nicht das Triple. Und jetzt kann man natürlich sagen, das ist mega Understatement und Meisterschaft gewinnen die doch eh. Also erstens bin ich mir da nicht so sicher, dass sie eh die Meisterschaft gewinnen. Ich kann mir gut vorstellen, dass in der Zielgeraden da es nochmal ordentlich eng werden könnte, auch wenn Dortmund es verpasst hat, im direkten Duell gegen die Bayern den Vorsprung zu verkürzen auf 2 Punkte. Aber nichtsdestotrotz bin ich irgendwie so ein bisschen der Meinung von Matthias Sammer, denn der hat im Vorfeld noch gesagt, dass wenn man wirklich das Triple wieder ausgibt, man so ein bisschen verkrampft. Und in den ersten 60 Minuten dieser Partie war es definitiv so. Da hat die Mannschaft nicht befreit gespielt. Da hat die Mannschaft eben, wie man so schön sagt, nicht Fußball gespielt, sondern ja, es war wirklich ein Krampf, den die Mannschaft da abgeliefert hat. Und von daher ist es, glaube ich, gar nicht so unsmart, die vierte Meisterschaft als großes Ziel rauszugeben. Ja, bin gespannt, ob es da irgendwie ein bisschen Knatsch gibt. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Sind ja alles gestandene Mannsleute, gestandene Fußballfachleute, Rummenigge, Sammer, Hoeneß und auch der Dresen und Hopfner, die da mit Sicherheit mit in der Verlosung sind, sich da mal irgendwie auszusprechen. Ich glaube schon, dass sie das regeln. Ich habe ein bisschen Angst, dass der Hoeneß da den Sammer jetzt irgendwie vor die Flinte bekommt, denn ich glaube, so ein positiv Verrückter, so ein positiv Irrer wie Sammer, wie eigentlich alle, wie Rummenigge, wie Guardiola, das mag unsympathisch sein, absolut, aber wenn wirklich die Menschen meinen, so naiv und blauäugig durch diese Fußballwelt zu schlawendern und zu sagen, ja, der Guardiola, der ist aber nicht so sympathisch, der Sammer, der ist aber nicht so sympathisch, ja, dann sage ich, jo, dann sage ich mal ganz ehrlich, könnt ihr gerne so denken, muss ich ganz ehrlich mal sagen, aber sind ja halt relativ erfolgreich und ich glaube, das ist es, worum es geht immer noch am Ende des Tages. Um Erfolg, um Titel und da sind die Bayern ja relativ gut aufgestellt mit diesen ganzen Unsympathen. Ne? Jetzt mal eine kleine Lanze zu brechen für Sammer und Guardiola. Da ist, muss man ganz ehrlich sagen, ist es mir eigentlich relativ egal, ob die irgendwer unsympathisch findet oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall haben sie eine schöne Frisur, muss ich wirklich sagen. Die haben denselben Friseur, das kann man schon mal konsternieren. So, das war das. Müssen wir mal einen Schluck hier aus dem Kelch nehmen. Grüner Tee Vanille. That's what it's all about. Und dann natürlich, war auch großes Thema gestern in der Sendung bei mir und Ricky, bei Ricky und mir, Entschuldigung, dass der Kaiser seinen Rücktritt bekannt gegeben hat. Jetzt müsste er nur noch Fritz von Turn und Taxis mitnehmen. Das wäre natürlich was. Das wäre toll. Toll wäre das. Obwohl, der Kaiser, nö, den fand ich immer ganz witzig. Aber Fritz von Turn und Taxis, den mag ich nicht so gerne. Bin ich, glaube ich, nicht der Einzige. Da muss man wirklich sagen, da darf man von Sympathien ausgehen, weil der muss nichts leisten. Der muss einfach nur sabbeln. Ne? So. Was hatten wir da noch? Da war doch noch was. Ja, genau. Rummenigge hat im Vorfeld zu der Partie gesagt, dass er einen neuen Auslosungsmodus für die Achtelfinals der Champions League fordert. Und zwar möchte er eine sogenannte Setzliste. Das ist also Partien wie VfL Wolfsburg gegen KAA Gent und was wirklich ein Spiel für einen Intertoto Cup ist. Und so ein potenzielles Champions-League-Finale wie Bayern München gegen Juventus Turin, dass das irgendwie ein bisschen komisch ist, ein bisschen blöd ist. Ne? Allegri hat sich wohl auch schon mal, oder hat sich gestern auch so ein bisschen dafür ausgesprochen, dass es eigentlich schon ganz schön merkwürdig ist, dass ja der VfL Wolfsburg, und ich möchte jetzt an die Sporting irgendwie zu nahe treten, und dass halt so diese beiden Mannschaften im Achtelfinale sind. Und Juve nicht, ne? Und Arsenal für mich auch immer noch eine latent größere Mannschaft als die beiden, die ich eben genannt habe. Aber na gut, so ist es halt, ne? Ich suche mir jetzt nochmal Krimi in München. FCB ringt Juve nieder. Ey, es war wirklich so ein unfassbares Spiel. Dann habe ich gleich eigentlich noch den Çalhanoğlu Deal. Aber ich wollte eigentlich auch nochmal gucken, wer alles jetzt im Achtelfinale ist. So, da hätten wir die Nummer auch schon. Also es sind schon ein paar schöne Dinger dabei. Fangen wir mal mit den Gezo-Mannschaften an. Benfica, ich glaube, deutlich Tabellenführer in der portugiesischen Liga. Schönes Ding. Jetzt nicht der allergrößte Name, aber mag ich immer. Porto, Benfica, Sporting und so. Finde ich immer toll, dass sie dabei sind. An VfL Wolfsburg, natürlich ein Los, wo man sagen würde, das wäre jetzt einem nicht so unrecht. Ich bin immer noch der Meinung, nach diesem Wirkungstreffer von gestern, dass man tunlichst Real Madrid und wie heißen die? Barcelona, ne? Heißen die. Sind, glaube ich, auch gar nicht schlecht, habe ich gehört. Dass man denen eigentlich aus dem Weg gehen sollte. Ich glaube auch PSG, die mit 79 Punkten, glaube ich, schon im Oktober Meister geworden sind. 79 Punkte Vorsprung. Das wird auch relativ eng. Aber nach der Nacht von gestern bin ich jetzt irgendwie himmelhoch jauchzend schon oder auch zu Tode bestürzt. Also es kann wirklich sein, dass das jetzt Schicht ist. Achtelfinale raus, das wäre echt bitter gewesen. Viertelfinale, also ich meine, da sind jetzt schon Mannschaften dabei. Mein lieber Kukuschinski, du, also da kannst du schon mal wirklich rausfliegen, denn wir alle wissen ja, die magische Vier muss her. Champions League-Titel ist nicht so wichtig. aber nee, natürlich, Halbfinale wäre schon geil, aber was da jetzt auf einen wartet, da wäre es nicht zu grämen, wäre man sich nicht zu grämen, daraus zu fliegen. Natürlich auch gegen Juve kannst du rausfliegen, aber da ist es halt noch so, das ist das Achtelfinale. Das wäre schon bitter. Übrigens Arsenal zum 6. Mal in Folge im Achtelfinale rausgeflogen. Das ist mal was, ne? Das ist mal was. Also wir haben Benfica, nice number, muss man wirklich sagen. VfL Wolfsburg, curious as fuck, PSG. Ich weiß gar nicht, ob man da sagen kann, die sind mal langsam dran für einen Titel. Aber ich glaube, die werden nie irgendwie so richtig dran sein. Beim Man City muss man sehen, sind für mich auch irgendwie nie dran, den Titel zu gewinnen, weil das irgendwie so eine zusammengewürfelte Truppe ist. Und ja, aber jetzt mit Guardiola, dem ausgewiesenen Megatrainer schlechthin, dem traue ich schon zu, dass der deine Mannschaft formt und wahrscheinlich da jetzt auch den einen oder anderen Spieler hinlockt. Sagen wir mal Paul Pogba, David Alaba, wären da, glaube ich, zwei Namen, die die Mannschaft jetzt nicht unbedingt verschlechtern würden. Ja, PSG wäre eine harte Nuss, muss man wirklich sagen. Man City, die würde ich, also es wäre natürlich geil, ne? Bayern gegen Man City, das wäre natürlich schon krass, wenn Bayern da irgendwie City rauskegeln würde. Wäre natürlich schon krass. Dann haben wir noch Atletico Madrid, die mit Hängen und Würgen gegen PSV Eindhoven da irgendwie sich im Elfmeterschießen durchgekrampft haben. Was ist jetzt hier los? Was ist hier los? So, jetzt bin ich wieder. Was haben wir denn da noch? Ja, dann haben wir eigentlich nur noch die beiden Großen aus Spanien, nicht wahr? Real Madrid und Barcelona. Wäre natürlich krass, wenn es Klassiko geben würde. Aber ja, also ich glaube, ich muss sagen, also da sind richtig geile Paarungen dabei. Machbare Nummern wären Benfica, Wolfsburg, Atletico, City, PSG. Das wären Mannschaften, wo ich sagen würde, da kommt man wirklich reell weiter. Ja, bei Real, das ist so eine wacky Number. Also das ist, was die da rumgurken, da manchmal in der Primera Division, also ganz, ganz merkwürdig. Da gewinnen sie mal wieder 6-0 und dann spielen sie 1-1 gegen Sporting Gijón und sowas. Also es ist, ich weiß auch nicht, was da los ist. Der Zidane-Effekt, der ist, glaube ich, auch so ein bisschen schon ausgemergelt, aber ja, also ja, da hätten wir natürlich auch definitiv eine Chance, aber ich glaube, Barcelona ist momentan, was auch hier der Trainer von Arsenal, wie heißt der noch? Sven-Göran Eriksson heißt der, glaube ich, nicht. Der hat auch gesagt, dass was sie da offensiv da hinbrettern, also das ist wirklich schon Das ist schon Kunst, das ist schon kein Fußballspiel mehr, das ist Fußballkunst. Und da hat er auch recht. Was Neymar, was also das Tor von Suarez, das schießt er also nicht jetzt mal so aus aller Menge, muss man wirklich sagen. Den direkt Seitfalls hier, das war wirklich der Wahnsinn, das war wirklich unglaublich. Messi, Neymar und Suarez, und dann hast du da noch Iniesta hinten, der da so ein bisschen da die Fäden zieht da, also das ist wirklich unfassbar. Also ich glaube, Barcelona wird das Ding holen, definitiv. Und kann mir gut vorstellen, dass es dann irgendwie ein Finale mal gibt, Barcelona gegen PSG oder so. Das finde ich auch mal ganz nett. Oder Barcelona gegen Bayern wäre auch, fände ich jetzt persönlich auch nicht schlecht. Aber ich glaube, Man City, nee, das ist einfach eine Gurkentruppe, muss man wirklich sagen. Jetzt hat sich ja auch Vincent Kompany an der Wade wieder verletzt, also auch nicht so unbedingt gut. Und Antoine Griezmann bei Atletico, der hat auch so ein bisschen ja sein Machismo momentan irgendwie ein bisschen verschossen. Also das spielt alles so ein bisschen Barca in die Karten, dass die da wirklich durchmarschieren ins Finale. Bei den Bayern hat sich jetzt Ribéry verletzt. Er hat einen Schlag aufs Sprunggelenk bekommen, soll aber nicht ganz so schlimm gewesen sein. Hat er wohl schon in der ersten Halbzeit bekommen, konnte dann die zweite Halbzeit wohl auch irgendwie durchspielen und ist ja dann ausgewechselt worden. Ja, also da ist eigentlich relativ cool, was da das Lazarett betrifft. Wir haben es gestern in der Sendung auch schon gesagt, dass Jerome Boateng und auch Javi Martinez seiner Verteidigung reinrutschen, das ist auch eminent wichtig. Bei aller Liebe zu Joshua Kimmich, der hat jetzt in der Bundesliga großartige Leistung gebracht, aber jetzt die beiden Spiele gegen Juve, da hat es gezeigt, dass dass der Bursche einfach noch nicht so weit ist mit seinen 21. David Alaba, der wird sich, glaube ich, wieder fangen, hoffentlich, der muss sich fangen. Ansonsten wird das eine enge Kiste. Juan Bernat, der gestern relativ unauffällig gespielt hat, was auch völlig okay ist, meiner Meinung nach. Der war lange verletzt und muss sich wieder so ein bisschen reingrooven. Juan Bernat, ein Wahnsinns-Linksverteidiger, muss ich nochmal so sagen. Ich finde es wirklich großartig. Ja, ansonsten bei PSG ist, glaube ich, relativ alles einsatzbereit, sind die ganzen Streitkräfte einsatzbereit, um sie im Viertelfinalkrieg einzusetzen. Und ja, Wolfsburg, ich glaube, der Bastost, ne, der ist jetzt langsam wieder mit von der Partie, ist, glaube ich, jetzt auch kein großes Problem, wenn man den zur Verfügung hat. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt schon reicht zum Wochenende. Ich glaube eher nicht. Aber ich glaube, dann zum Viertelfinale, da könnte er dann mitspielen. Ja, ansonsten war es das eigentlich. War ein unfassbarer Abend, hört es euch nochmal an. Ricky und ich uns da so ein bisschen Spaß hatten. Ansonsten klicke ich hier gerade nochmal die News-Sphäre durch, was da mit Çalhanoğlu los ist, dass es da mit dem KSC irgendwelche, was habe ich da gelesen, vertragswerkliche Ungereimtheiten gab. Das können wir ja im besten Falle am Sonntag besprechen, denn da haben wir uns vorgenommen, jetzt mal wirklich wieder eine reguläre 4x12er-Ausgabe aufzunehmen. Der Ricky ist dabei. Ich bin dabei, denn ich bin am Samstag, bin ich nicht saufen, bin ausnahmsweise mal am Freitag bin ich feiern, am Samstag bin ich nur im Kino. Das heißt, am Sonntagmorgen, da könnte man eine richtig schöne Ausgabe aufnehmen. Das wird toll, da freue ich mich. Und ich hoffe, der Pocho ist auch dabei. Der Pocho, das Rückgrat der deutschen Podcast-Unterhaltung muss auch wieder mit dabei sein. Da würde ich mich freuen. In trauter Runde machen wir uns ein schönes Croissant mit Erdbeermarmelade, mit softer Erdbeermarmelade, wo die Kerne aber schon rausgesucht wurden. Und dann dippen wir die richtig schön in einen heißen Eis-Cappuccino-Frappé und dann lassen wir uns richtig schön gut gehen. So, wir haben es jetzt 6. Und das heißt, es ist auch los. Viertelstunde habe ich noch. Aber das soll nicht bedeuten, dass ich jetzt mir noch irgendwas hier aus den Fingern leihe. Nee, auf gar keinen Fall. Viel Spaß beim Bundesligaspieltag. Viel Spaß beim Tippspiel. Da habe ich ja richtig gerockt, muss man sagen. Darüber sprechen wir natürlich ausführlich am Sonntagmorgen. Und ich bin guter Dinge, dass es dort eine neue Ausgabe gibt. Wir machen heute noch eine richtig schöne Ausgabe. What's up? Vielen Dank nochmal, dass ihr die Non-PG Freitagabend-Gala am Samstag auf Platz 3 der Podcast-Charts geklickt und gedownloadet habt. Das freut uns wirklich sehr. Nichtsdestotrotz gilt es da, am Ball zu bleiben. Wenn ihr die Ausgabe schon gedownloadet habt und auch schon gehört habt, dann ist das kein Grund, sie nochmal zu hören und nochmal zu downloaden. So ehrlich muss man wirklich mal sein, nicht wahr? Und in diesem Sinne, gut Klick, sagt man ja. Wie Klaashäufer Umlauf beim Doppelpass gesagt hat, gut Kick, bei uns sagt man gut Klick. Das ist aber natürlich klar. So, vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, ihr hattet auch so viel Spaß mit diesem Champions League Abend, den es gestern da gab, diesen Zauberabend. Und ich hoffe, wir können das nochmal wiederholen, so eine schöne Nummer. Spätestens im Finale, oder wenn es das Klassiko gibt. Das müssten wir eigentlich dann nochmal hinkriegen. Oder wenn es ein schönes deutsches Halbfinale gibt oder sowas. Bayern-Wolfsburg. Im Finale der Champions League. Das wär's. Das möchte ich jetzt haben. Da freue ich mich. In diesem Sinne. Ahoi. Sagt euer Chris.